Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Die Woche vor den Oscar-Verleihungen, das sind sowas wie die Hochzeit für Spekulanten und Kaffeesatzleser und übrigens auch für Statistiker. Wer hat, wer noch nicht, wer am häufigsten, außer vielleicht Meryl Streep. Hartwig Tegeler aus unserer Filmredaktion stellt die Top 5 der Filmemacher mit den meisten Oscar-Nominierungen vor, die aber nie gewannen. Würden Sie jetzt den Film starten? Tja, so kann's kommen beim Oscar. There's a mistake. I wasn't trying to be funny. You guys won Best Picture. Und manchmal staunen wir nicht wegen des falschen Umschlags, dass es keinen Oscar für diesen oder jenen Film oder Filmemacher gibt oder gab. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Lust auf einen Film? Platz 5. Stanley Kubrick. 4 Nominierungen. Und diese 4 Nominierungen, aber dann doch keinen Oscar, gab es für Filme, die heute als Klassiker gelten. Als da wären Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, 2001 Odyssee im Weltraum, Uhrwerk Orange oder Barry Lyndon. Was bei dieser Nichtberücksichtigung so erstaunt, all diese Filme trieben das Kino erzählerisch, aber auch technisch über seine Grenzen hinaus. Allein die Szenen bei Kerzenlicht in Barry Lyndon, Geschichte eines irischen Glücksritters im 18. Jahrhundert, für die Kubrick eine Speziallinse der NASA, die für Aufnahmen auf dem Mond entwickelt wurde, nutzte und wir den Eindruck bekamen, visuell in diese vergangene Zeit eingesogen zu werden. Die Akademiemitglieder allerdings waren 1960 offensichtlich blind. Aber wenn sie eine 7 geworfen haben, Volltreffer, dann gibt's Oscars. Platz 4, Robert Altman, 5 Nominierungen. Larry, es gehört Ihnen. Gewinnen Sie einen Oscar für unsere Mannschaft. Aber den gab es nicht für den, der in seiner Satire The Player Hollywood quasi einer Vivisektion unterzog und den Strukturwandel beschrieb, in der der künstlerisch imponierende Größenwahn der Regisseure durch Banker, Broker und Erbsenzähler abgelöst wurde. Zu viel in die Abgründe des amerikanischen Traums schauen, was Robert Altman immer sehr gut konnte, dafür gab's Nominierungsrespekt, aber keinen Preis. Als typisches Mea Culpa bekam der Filmemacher im Jahr seines Todes 2006 dann den Ehren-Oscar. Business as usual. Platz 3, King Vidor, 5 Nominierungen. Mama, Papa, the North Wing is just as it was. Nothing's happened. We have a house. Napoleon ist besiegt. Natascha, Audrey Hepburn, kehrt mit ihrer Familie in ihr zerstörtes, genauer halb zerstörtes Haus in Moskau zurück. Mit Krieg und Frieden 1956 konnte King Vidor wieder aus einem jahrelangen Karrieretief auftauchen. Der Mann, der mit seinem Stummfilm The Big Parade, einem wichtigen Antikriegswerk, dem neuen MGM-Studio 1925 dessen ersten Kassenerfolg bescherte. 4 Jahre danach drehte King Vidor Hallelujah, einen der ersten Filme besetzt nur mit Afroamerikanern. Duell in der Sonne oder Mit stahlharter Faust sind wieder Filme, die heute immer noch Bestand haben. Zum Oscar, außer natürlich der Ablassstatue mit dem Zusatz Ehre, reicht es aber nicht. Warum? Zur Antwort auf diese Frage drehen wir den Kaffeesatz noch einmal hin und her und her und hin und sind kein bisschen schlauer. Platz 2, Alfred Hitchcock. 5 Nominierungen. Rebecca 1941, Verdacht 1942, Das Rettungsboot 1944, Ich kämpfe um dich 1945, Das Fenster zum Hof 1954, Psycho 1960. Das sind die 5 nominierten Filme Hitchcocks. Warum kein Oscar? Zur Antwort auf diese Frage bei diesem Regisseur wage ich nicht einmal den Kaffeesatz zu bewegen. And the winner is... Platz 1. In der Kategorie derjenigen, die nie gewannen, trotz Nominierung. Clarence Brown, 6 Nominierungen. Nicht einmal ein Ehren-Oscar war Clarence Brown, heute weitgehend unbekannt, vergönnt. Dabei war der Filmemacher eine Art Hausregisseur von Greta Garbo, Anna Karenina von 1935 beispielsweise, und drehte mehrere Filme mit Clark Gable oder Spencer Tracy. Und wer beim erstmaligen oder auch nochmaligen Schauen von Die Wildnis ruft von 1946 mit Gregory Peck und Jane Wyman nicht feuchte Augen bekommt, wenn deren Sohn seinen besten Freund das Reh erschießt. Bambi ist dagegen eine Komödie. Nun ja, zum Oscar. Darf ich ihn mal hochheben? Oh, ist der schwer. Hey. Etwas über 1000 Gramm. Wirklich? Zieh mal einer an. Hey. Zum Oscar, da hat es trotzdem nicht gereicht.